Wir wissen nicht, wie das Leben der Araukaner noch der Curacas, Vertreter des Inka in Chile, gewesen sein mag. Wir wissen aber, dass es für den Eroberer von Anfang an schwer und hart war. Es war es auch für dessen Nachkommen, für die neue chilenische Rasse. Ein armes Land, Erdbebengebiet, ein Land der araukanischen Malones, Überfälle und einem anhaltenden Krieg. Trotz allem liebten die wahren Männer dieses Land auf innige, beinahe poetische Weise. Denn Dichter waren sie, Pedro de Valdivia, Alonso de Ercilla und alle, die nach ihnen kamen. Mit der Poesie erdichteten sie sich das, was nicht vorhanden war. Sie sprachen von einem nicht vorhandenen Gold und von Schätzen, die sich beim ersten Erdstoß auflösten und unter ihren Händen zerrannen, wie der Sand dieser unendlichen Strände. Das war bereits meine nicht vorhandene Blume, wirklicher und schöner als alle Blumen der Gärten dieser Erde. Weil es eine überaus große Blume ist, aus reinem Licht, mit Blütenblättern aus einem Hauch, der die Vulkane umgibt. Wer in dieses Land kam, konnte es nicht anders mehr verlassen, denn mit seiner erschaudernden, mystischen Liebe träumt er nur davon, hier zu bleiben, etwas Unermessliches ersehnend, vielleicht ein alchemistisches, übernatürliches Gold, eine nur geahnte Unsterblichkeit, die man aber nie erreicht. Deshalb erschauere ich vor der Tragödie eines Pedro Sarmiento de Gamboa, bin fasziniert und entsetzt von dem Eise des äußersten Südens, bin erschüttert über Pedro de Valdivia mit seinen poetischen Gedichten an seinen König und einem Alonso de Ercilla, der vielleicht mit dem seltsamen Namen Chile und seiner Indianerin Glaura auf den Lippen gestorben ist. Weil ich ein Chilene bis in die Knochen der Seele bin, habe ich jene nicht vorhandene Blume zu meinem Emblem gemacht, in dessen Mitte ich mich befinde und meditiere. Es gilt als mein Sinnbild in allen meinen Büchern. Die westgotische Seele ist träumerisch und heldisch veranlagt. Irgendjemand sagte einmal, der Germane habe nur einen Fuß auf der Erde, weil er den anderen auf Atlantis hat, besser gesagt auf Hyperborea. Die letzten Augenblicke des Don Pedro de Valdivia, der Eroberer Chiles, Gründer der Stadt Santiago de la Nueva Extremadura, vermitteln uns besser als viele beschriebene Seiten, was diese heldenhafte und herrische Kriegerseele des westgotischen Spaniens gewesen ist. Santiago del Campo erzählt in seinem Werk »Pedro de Valdivia, eroberter Hauptmann«, dass dieser mit einer kleinen Truppe in einen Wald eindrang, um Indianer zu bekämpfen. Dabei geriet er in einen Hinterhalt, und als er umringt war und sah, dass es keine Rettung gab, und einer seiner Begleiter ihn fragte, »Und nun, Herr, was sollen wir tun?« Valdivia darauf geantwortet haben soll, »Was sollen wir anderes tun als kämpfen und sterben?« Palacios sagte, sich auf die Westgoten beziehend, »In ihnen war die Kriegskameradschaft, die organische Kampfgemeinschaft sehr lebendig. Jedes germanische Volk stellte mit seinen Familien ein ganzes Heer. Jeder fähige Mann, der eine Waffe tragen konnte, war Soldat und empfand für die Gesamtheit seiner Volksgeschwister die Liebe, die ein Veteran für sein Regiment fühlt. Sie waren Waffenbrüder. Bei gleichzeitiger völliger Freiheit auszuwandern, ihre Mitarbeit als Soldat anbieten zu dürfen, wo es einen Krieg gab, solange die eigene Nation in Frieden lebte, wählten sie ihre Führer frei unter ihresgleichen aus, wenn der Fall eintrat, und schworen ihnen Gehorsam bis zum Tode mit ausgestreckten Händen über ihren Führer, wie der heutige Hitlergruß, bereit, für ihn ihr Leben zu opfern. Derselbe Einsatz wie der des Mapuche Tsingchicona. Ihre wertvollsten Tugenden waren die Treue und der Mut. Mit einem Wort, das Führerprinzip und die Gefolgschaft in voller Freiheit angenommen, solange die Gefahr anhielt, ganz im Gegensatz zu den militärischen Diktaturen der gelben und schwarzen Heerführer des Mestizentums in Afrika, Asien, Spanien und im tropischen und lateinischen Amerika. In den beinahe 10 Jahren meines Aufenthaltes in der Schweiz musste ich die alte germanische Sitte bewundern, die sich in jenem Land noch hält. Das nationale Heer, in dem alle Soldaten sind, Frauen natürlich ausgenommen, in dem jeder männliche Bewohner der Schweizer Eidgenossenschaft seine Waffe zu Hause aufbewahrt, Das Recht, Waffen tragen zu dürfen, ist das heiligste des germanischen Volkes. Palacios beschreibt auch, wie der Westgote in Spanien ausstirbt. Er hasste es, in den dörflichen Gemeinschaften, in den Kleinstädten und Städten zu leben und zog sich zurück auf das Land in uneinnehmbare Schlösser, Kastilien, Land der Schlösser oder in Stammhäuser. Die Verachtung, die er für die Villas, die Kleinstädte empfand, drückt sich in der Bezeichnung Villano, bäuerisch aus. So sind die alten Kastilier, alte Christen, in aller Stille ausgestorben, mit dem Stolz verarmter Edelleute, die, wenn sie einem Freund Geld liehen, dies ohne irgendeine andere Verpflichtung als das gegebene Wort taten und ohne jemals Zinsen dafür zu nehmen. Doch sie wurden verdrängt von den Kaufleuten, den Wucherern und den Maranen. Dasselbe Schicksal mögen die alten Familien der Eroberer Chiles erfahren haben. Ihre Söhne verarmten auf dem Lande und in den Provinzen. Ihre Namen findet man schon nicht mehr in Spanien, wo sie ihre Familiennamen geändert hatten. Hier trägt sie nun das Volk. Der Kriegeradel ist durch die Geldoligarchie und eine Reihe baskischer Familiennamen verdrängt worden, die im vergangenen und in unserem jetzigen Jahrhundert begonnen hatten, die westgotischen Soldaten, die Nachkommen der alten Kämpfer, zu ersetzen, sich in den Hauptstädten zusammenziehend, im Handel, in den Rechtsanwaltskanzleien und in der Politik. Einige von ihnen gingen auf das Land, sich den alten Erobererstämmen angleichend. Es war der blonde, blauäugige Baske, der sich am leichtesten eingliederte, seine Sprache Euskara vergessend, die er möglicherweise nie richtig beherrscht hat. Dieser Baske war auch ein ehemaliger Germane, obwohl er dies kaum gewusst haben mag. Der Krieger gotischen Ursprungs in Chile war immer arm und stolz. Er hatte jedoch die Kosten für seine Waffen und die Reise von der Halbinsel zu den Schlachtfeldern in der neuen Welt selbst getragen. Jerónimo de Quiroga erzählt uns in seinen Memoiren der Begebenheiten im Kriege Chiles im 17. Jahrhundert, dass von den 20.000 Pferden und Lasttieren, die das Heer mitführte, kein einziges dem König gehörte, sondern alle dem gesamten Militär, wie auch das Zaumzeug und alles Erforderliche für das Reiten und Lenken, was nötig sei. Aus Instinkt verachtete der Krieger den Kaufmann, der notwendig wurde zur Herstellung der Beziehungen und dem Gedeihen in den Städten. Dieser kam nach Chile und blieb in Anfang nur kurze Zeit, weil er für sein Leben und sein Gut in den andauernden Kriegen fürchtete. Als die wichtigsten Regionen sich beruhigt hatten und auch der Marano und der Encomendero, der Landnehmer und Indianerhändler, gekommen waren, ist die soziale Organisation, die nun aufgestellt wurde, beinahe kastenmäßig erfolgt. Die Kaufleute von den Kriegern und den Adligen mit ihren Familien durch eine unüberwindliche soziale und geistige Schranke trennend. In Wahrheit gehörten sie jedoch verschiedenen Rassen an. Nach und nach gingen die Eroberer dazu über, ihre Frauen aus Spanien zu holen. Doch die Vermischung mit den Indianern hatte bereits begonnen. Es wurde der Criollo, der Kreole, der Mischling, geboren. Auf dem Lande findet man die China, die indianische Magd. Das Wort kommt aus dem Mapuche und bedeutet Dienstmagd. Die Arbeitgeber, obwohl sie schon ihre europäischen Ehefrauen bei sich hatten, zeugten weiterhin Chinos mit den Chinas, das heißt Mestizen mit den Mongolen. Die Kriege von Arauco fanden erst in diesem 20. Jahrhundert ein Ende, denn der araukanische Krieger ist durch den Alkohol der sephardischen Schwarzhändler degeneriert worden und weil sie eingeengt wurden durch die sich erweiternden Grenzen der deutschen Kolonisierung von Vicente Pérez Rosales, die aber niemals grausam mit den araukanischen Indianern umgegangen ist. Im Gegenteil. Es gibt eine Ähnlichkeit zwischen dem Krieg von Arauco und dem, den der angelsächsische Kolonist gegen die Rothäute geführt hat. Beide Indianerarten kämpften mutig und mit Würde. Der Unterschied liegt im Edelmut des spanischen Kriegers. Es war ein Kampf zwischen Helden, ehrenhaften Kriegern. Außerdem hat der Westgote von Palacios sich unvermeidlicherweise mit dem Indianer vermischt und damit den Ursprung für diese seine Rasse gegeben.